Das Mosaikwandgemälde mit den Bildern von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurde in mehreren Einheiten im Kreis Gangnam, Stadt Pyongyang, errichtet. In den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben Ryupo, Dongjong, Isan und Yongpo wurde das Mosaikwandgemälde mit dem Motto »Reiche Ernte« gebaut, das Kim Il-sung und Kim Jong-il darstellt, die mit hellen Märchen auf die goldfarbigen Reiseähren auf den Feldern blicken. In den betreffenden Einheiten wurde das Mosaikwandgemälde eingeweiht.